Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht gibt's knapp 2 Stunden lang Musik, die von Fans, Sammlern und Archivisten zusammengetragen wurde und auf Kompilationen vor dem Vergessen bewahrt wurde, zumindest vorübergehend. Musik aus den 60er und 70er Jahren zwischen US-amerikanischem Soul und asiatischem Pop. Retromania ist das Motto dieser Soundcheck-Folge, inspiriert von dem gleichnamigen, äußerst lesenswerten Buch von Simon Reynolds. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Protestlied gegen den Konformismus einer spießigen Gesellschaft. The world ain't round, it's square. Der Witz des Titels erschließt sich bei einem Blick ins Lexikon. Square ist nicht nur der viereckige Gegensatz zu rund. Square war, spätestens seit den 50er Jahren, die umgangssprachliche Bezeichnung für Spießer bzw. für Verhaltensweisen und Dinge, die als einengend konservativ empfunden wurden. Ungefähr ein Jahr lang gab es das Quartett, das gerade zu hören war, als am 6. Februar 1966 ein Auftritt der Band in einem angesagten Hotelclub auf Bermuda mitgeschnitten wurde. Die meisten Songs waren Eigenkompositionen, die die Bandmitglieder mal schnell in ein paar Wochen vor den Aufnahmen zusammengezimmert hatten. The Savages heißt die Band, die LP mit Ausschnitten aus der Show heißt logischerweise Live and Wild und wurde ursprünglich nur auf Bermuda veröffentlicht. Laut Paul Muggleton, einem der Gitarristen der Savages, wurden damals mehrere tausend Exemplare gepresst. Inzwischen gibt es wohl auch eine CD-Ausgabe, die von einer verkratzten LP gezogen wurde, und natürlich lassen sich The Savages heutzutage auch auf YouTube finden. Mir begegnen The Savages das erste Mal auf einer Sammel-LP, die Mitte der 90er Jahre als Teil einer ganzen Reihe von Kompilationen mit obskuren Garagenbands in Deutschland aufgelegt worden war. Die LP heißt so wie dieser Track der Savages, The World Ain't Round, It's Square. Ergänzt durch den Untertitel Top Teen Punk Stomp Classics 1965-1967. Komponiert wurde The World Ain't Round von Drummer Howie Rego und Bassist Rob Zuhill. Gegründet worden waren The Savages von den beiden Gitarristen Paul Muggleton und Jimmy O'Connor. Das Interesse an der Vergangenheit hat die Betreiber der Website Garage Hangover tatsächlich zu Kontakten und Interviews mit zwei der Bandmitglieder geführt. Nachzulesen in einem Post aus dem Jahr 2007. Mehr als die Suchbegriffe Savages und Garage Hangover sind für die Internetrecherche nicht nötig. Das erste Vinyldokument des rückwärts gewandten Interesses an mehr oder weniger obskuren Bands der ruppigeren Sorte war ein Doppelalbum gewesen, das Jack Holzman von Elektra Records und der spätere Patti Smith-Gitarrist Lenny Kay zusammenstellten. Es erschien erstmals 1972 und heißt Nuggets, Original Artifacts from the First Psychedelic Era 1965-1968. Simon Reynolds weist in seinem Buch Retromania auf die bemerkenswerte Tatsache hin, dass hier eine Nostalgie für eine sogenannte Ära zum Ausdruck kam, die gerade mal 4 Jahre vorbei zu sein schien. In der Folge von Nuggets gab es seither zahllose andere Kompilationen mit Garage Bands. Sehr einflussreich war seit 1978 die Pebbles-Serie mit weit über 20 Alben. Sogenannte Garage Band gab es natürlich nicht nur in den USA.

Retromania ist das Motto der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade ein Ausflug nach Indien, Thailand und Indonesien. Die letzten beiden Tracks kamen von Sammelalben unserer Tage. Die erste Nummer erschien erstmals 1970 auf einer Sammel-LP mit lauter Bands aus Indien, die eine dortige Zigarettenfirma gesponsert und produziert hatte. Die Firma veranstaltete schon seit 1968 Bandwettbewerbe und ließ Studioversionen der besten Songs 1970 und 71 vom indischen EMI-Ableger auf zwei LPs veröffentlichen. Simla Beat 70 und Simla Beat 71 heißen die beiden Alben. Ende der 90er Jahre wurden sie von zwei verschiedenen Labels erstmalig wieder veröffentlicht. Vor ein paar Wochen erstand ich eine weitere Neuausgabe des 70er-Albums im Vinylformat. Zu hören waren davon zu Beginn dieser Retro-Trilogie die Confusions aus Madras. Voice from the Inner Soul heißt der Song, und wenn nicht ein Korrespondent auf der Website Garage Hangover etwas dazu geschrieben hätte, wüsste ich heute noch nicht, woran mich dieser Song erinnert. Die Akkordfolge ist nämlich fast identisch mit einer Nummer von Jefferson Airplane aus dem Jahr 1967, The Ballad of You and Me and Pooh Neal. Der Riff von Jumpin' Jack Flash tauchte danach dann unvermittelt in einem Lied aus Thailand auf. Chavivan Dumnern heißt die in Thailand bestens bekannte Sängerin. In dem Lied mit dem Stones-Zitat lädt die Sängerin zum Näherkommen und Zuhören ein. Die Männer werden obendrein noch dazu ermuntert, sie während ihrer Performance anzulächeln. Dass ich überhaupt etwas über den Song mit Chavivan Dumnern sagen kann, liegt an dem exzellenten Kommentar von Chris Menist, der bei diesem Sammelalbum mitgeliefert wird. Es liegt in CD-Form und als Vinyl-Doppelalbum vor und heißt The Sounds of Siam, Leftfield, Lukthung, Jazz and Molam in Thailand 1964-1975. Zum Schluss der Trilogie gab's Musik von der indonesischen Band Panbus. Im englischen Text wurde schon die Liebe zur Musik von den Stones und Led Zeppelin ausgedrückt und ein Break klingt sympathisch inspiriert vom Intro zu Black Knight von Deep Purple. Den Track der Panbus gibt's in der Sammlung Those Shocking Shaking Days, Indonesian Hard Psychedelic Progressive Rock and Funk 1970-1978. Mehr von diesen drei Sammelalben mit Musik aus Indien, Thailand und Indonesien gibt's in der zweiten Soundcheck-Stunde ab 2.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Est-ce que ma tombe sera propre quand tu en auras marre de moi? Me joindras-tu sous le dallage morne? Ta pensée arrivera-t-elle à moi? Ce n'est pas la peine de me cacher, tu finirais toujours par me retrouver. Quand ce que j'ai fait ou ce que je ferai atteindra sous ton certain angle mon imperfection achevée, à quoi bon essayer de me faire pardonner? Ce n'est pas la peine de me cacher, tu finirais toujours par me retrouver. Je ne peux pas prier pour prier, peu importe que ce soit déjà fait. Une chose cependant me désole, mon ombre cessera d'exister. D'exister, cessera d'exister. D'exister, d'exister, d'exister. D'exister, d'exister, d'exister. Ja, ja. Äthiopien, Iran und Frankreich waren die Stationen dieses Ausflugs in die Vergangenheit. Los ging's mit einem Bo Diddley-inspirierten Chanson eines gewissen Jonadin aus dem Jahr 1967. Prière surnaturelle, übernatürliches Gebet, ursprünglich veröffentlicht auf einer von zwei EPs, die Jonadin für eine große Plattenfirma in Frankreich aufnahm. Für ein Original der EP wurde im Internet schon ein Preis von $55 aufgerufen. Ich fand den Song etwas preiswerter bei einem Frankreich-Urlaub auf einer Kompilation mit dem Titel Au Toi, Beatnik, veröffentlicht anno 2000 von einem Label namens Out of Limits. Weitere Informationen zu dem Sänger Jonadin hat selbst das weltumspannende Netz bis jetzt nicht zutage gefördert. Die Sängerin des zweiten Liedes kommt aus dem Iran, sie heißt Sangolia Von ihr sind ein paar Singles überliefert, die sie mit der iranischen Beat-Kombo Golden Ring gemacht hat. Zu hören war von Sangolia ein Song mit dem Titel Springs, irgendwann in den 60er Jahren aufgenommen. Genauere Angaben gibt es leider nicht. Wieder veröffentlicht wurde dieser Song 2010 auf einem Sammelalbum namens Persian Underground. Vom Iran der 60er Jahre ging die Reise weiter nach Ostafrika, genauer gesagt nach Äthiopien. Der Pianist, Komponist und Arrangeur Mulatu Astatke kommt aus Addis Abeba. Er hat sich mit Fusionen aus Jazz und traditioneller äthiopischer Musik einen Namen gemacht, hat aber parallel dazu auch kommerziellere Musik produziert. Am Schluss dieser Retro-Trilogie war er zusammen mit dem weiblichen Gesangsduo von Bilaynesh Wubante und Asegedech Aslaf zu hören. Alemiye heißt der Track, eine Single aus dem Jahr 1974, wieder veröffentlicht 2009 auf dem Label World Psychedelic Funk Classics. Die Doppel-LP trägt den Titel Psych Funk 101 1968-1975, A Global Psychedelic Funk Curriculum. Dieses Doppelalbum birgt noch etliche andere Überraschungen, deshalb nachher noch mehr davon. Oh, You black bastard. You black bastard, you. You black bastard. Hey, you bumper ass, you ass, lad, you ain't nothing but a damn black bastard, man. Your mama was a bastard, and your daddy too. Hey, yeah, you got nothing to tell me, man. Hey, you black, yeah. Black bastard, suck on my eye, black, yeah, oh, you're black, you fucking black, black, yeah, you're black, man, you're black, bastard, you're black, Talking about he ain't white and he ain't black, man. But that's all right, man. Sun is still shining outside and everything's cool. So the Harlem preacher just slides on past the crowd, man. But before he leaves, some people ask him, say, what's your name? He say, man, my name is your name, and his name, I ain't got no name. Harlem, 1925. Way back when, W-I-N-D, baby. Yeah. And a Harlem preacher, man, just everything's just a breezing on down there, man. Ain't nothing happening, you see. 'Cause he's got that glow in his eye, man, and he's strutting on down there. Ain't nobody saying nothing, man. Have faith, a Harlem preacher, 1925, Harlem. Way back when, W-I-N-D, baby. Anfang der 70er Jahre entstand im Norden Englands eine Club- und Fanszene, die sich für Raritäten US-amerikanischer Soul-Musik interessierte. Die DJs der Northern Soul-Szene wurden sozusagen die Speerspitze einer Bewegung, die sich global verbreitet hat und bis heute immer wieder neue Ausgrabungen afroamerikanischer Musik ans Licht bringt. In diesem Jahr erschien eine Musiksammlung mit dem Titel Listen Whitey, mit Songs und Spoken-Word-Performances zu Themen wie Black Power, schwarzem Selbstbewusstsein und versuchen, Anführer der Bewegung auszuschalten. Neben Songs von Gil Scott-Heron, Bob Dylan und John Lennon gibt es auch einige unbekanntere Perlen, zum Beispiel die dissonante Funk-Jazz-Nummer von eben, I Ain't Black, von Gillan Kane. Gillan Kane war Gründungsmitglied der Proto-Rapper The Last Poets. Kane verließ das Ensemble aber, bevor sie eine Platte aufnahmen. Der Track I Ain't Black wurde ursprünglich auf Gillan Kanes Soloalbum The Blue Guerrilla veröffentlicht. Es erschien 1971. Einer der wichtigsten Partner von Kane war bei dieser Platte Nile Rodgers, der 6 Jahre später mit dem Ensemble Chic berühmt wurde. 1971 war Nile Rodgers Mitglied der Black Panther Party. Direkt vor Gillan Kanes Track gab es einen weiteren Song aus den USA anno 1971. Aufgenommen wurde er in Cleveland, Ohio, von einer Band, die eigentlich Inner Circle hieß. Durch einen Tippfehler hieß sie aber auf dem Etikett der Single fortan Inner Circle. The Pusher heißt das Instrumental, ganz ohne Anleihen bei der Band Steppenwolf. Inner Circle ist eine von diversen Bands, die ihre Musik für eines der Labels von Thomas Bodie aufnahmen. Ein akribisch recherchiertes Boxset der Chicagoer Plattenfirma Numero hat sich nur dieser Szene um Thomas Bodies Studio und Labels in Cleveland verschrieben. Ein weiteres Musikstück aus der 3-CD-Box gibt's in der 2. Soundcheck-Stunde nach den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2.05 Uhr. Los ging diese Trilogie mit Musik aus Nigeria aus dem Jahr 1972. Zu hören waren The Hikers mit einem zeitgenössischen Arrangement eines Volksliedes in der Igbo-Sprache. Die Hikers mit Sänger Pat Finn gab es damals schon 9 Jahre. Sie hatten 1963 als Beatles-inspiriertes Pop-Quartett begonnen. Zu finden ist der Song auf einer Doppel-CD des Labels Soundway Records aus dem Jahr 2010. The World Ends, Afro-Rock and Psychedelia in 1970s Nigeria. We'll be right back. Die erste Soundcheck-Stunde unter Simon Reynolds' Motto Retromania geht so langsam zu Ende. Das waren gerade zwei Instrumentals, die das Label World Psychedelic Funk Classics 2009 veröffentlichte. Die Tracks kamen von einer Doppel-LP mit dem Titel Psych Funk 101 1968-1975. Zu hören war zuerst eine Gruppe italienischer Musiker inklusive Filmmusikmeister Ennio Morricone an der Trompete. Gruppo di Improvisazione Nuova Consonanza heißt sie eigentlich. Für die LP bei der italienischen Filiale von RCA Records hießen sie The Group. Von dieser Platte aus dem Jahr 1970 gab es das Titelstück Feedback und danach gab es Funk-Jazz-Variationen aus Russland, anno 1973 von anonymen Musikern um den Arrangeur und Dirigenten Georg Garanyan. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr jetzt noch Musik von einem anderen Doppelalbum des Labels World Psychedelic Funk Classics. Es widmet sich indischer Filmmusik und erschien 2010. Daraus jetzt Musik von Adi Bormann zu dem Film Hera Panna aus dem Jahr 1973. We'll be right back.